نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jetzt bitte ich die Brüder, das, was sie im Mund haben, runterzuschlucken und nichts mehr zu essen und Handys acht zu geben. Das bezieht sich alles auf Furkan. Jetzt fangen wir inshallah an mit dem Vortrag und machen weiter. Mit, das wird der letzte Vortrag sein zu Isa a.s. Das passt ja gut. Bitte? Das passt ja gut. Ja, auf jeden. Ach so. Hast du die Faust auf Auge? Kafretta. Okay, die Kommentare machen wir dann inshallah nach dem Ders. Ja, wir werden das letzte Mal über Isa a.s. heute sprechen und in absehbarer Zeit, weil danach werden wir dann, fangen dann die Vorträge an mit den 10 großen Zeichen. Das wird ein Vortrag auch nur sein. Und danach kommen dann die Sachen mit Tod und Grab und Akhira, Mizan, Sirat, Jannat, Jahannam und diese Sachen, die werden dann, da werden wir uns richtig Zeit für nehmen, weil diese Sachen ist auch immer gut für den Iman. Was wir heute besprechen, ist eigentlich ein Anschluss von dem an letzten Mal. Vieles wird wiederholt und auch wir werden wieder aufzeigen von die Falschheit und die Lügen des Christentums und dass das einfach auch falsch interpretiert wird, viele Sachen. Was wir letztes Mal erwähnt haben, zum Schluss war, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, überliefert von Omar ibn al-Khattab radiallahu an, übertreibt nicht, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Menschen, übertreibt nicht in Bezug auf mich, übertreibt nicht, wie die Christen mit Jesus, dem Sohn Mariams, übertrieben. Ich bin nur sein Diener, so nennt mich Allahs Diener und Gesandten. Das heißt, was haben die Christen gemacht? Die haben Jesus so viel übertrieben in der Lobpreisung mit Jesus, haben die so sehr übertrieben, dass sie ihn ihm die Stufe eines Gottes jetzt heute geben. Dass sie sagen, Sohn Gottes, dass sie sagen, Gott selber auch, der Mensch gewordene, Fleisch gewordene Gott, der sich selbst auf die Erde geschickt hat, wie immer das auch funktionieren mag. Auf jeden Fall, leider treffen wir heutzutage viele Muslime, die genau dasselbe machen und den Christen in diesem Punkt, in den Fußstapfen gefolgt sind. Dass sie mit der Lobpreisung unseres Propheten, alayhi salatu wassalam, so übertrieben haben, dass sie ihn zwar nicht vielleicht direkt sagen, dass er ein Gott ist, aber dass sie ihm Göttlichkeit zuschreiben. Dass sie sagen, er kann zum Beispiel hören, wenn wir für ihn bitten. Wenn wir also nicht für ihn bitten, sondern wenn wir ihn etwas bitten, hört er das von seinem Grab aus. Und nicht nur den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, haben sie diese Sachen zugeschrieben, sondern auch anderen Personen, die Waliullah, also Evliya, bei Allah subhanahu wa ta'ala sind. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala seine nahestehenden Menschen, die so salih sind, so rechtschaffene Werke gemacht haben, dass sie Allah so nahe stehen, dass man dann ihnen Göttlichkeit zugeschrieben hat. Und der Beweis ist einfach, wenn ihr in die Moscheen geht, vielleicht nicht in der marokkanischen Moschee hier in Hamm, aber wenn ihr in fast alle türkischen oder bosnischen Moscheen geht, bosnische gibt es ja nur eine, fragt die Leute, auch wenn sie es selber nicht machen, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam bitten, dass sie sagen, ja, Schafat Rasulallah, gib uns Fürsprache O Rasulullah. Auch wenn sie das selber nicht machen, wissen sie nicht, dass es verboten ist im Islam. Wenn andere es machen, sagen die, ja, der ist ein Prophet und der Beweis, gestern hatten wir zum Beispiel eine Diskussion, dieser Mann wusste diese Sache auch nicht. Und das ist genau das Konzept, was dem Tauhid, was dem Konzept vom Islam, was unser, eigentlich unser Kernaussage im Glauben ist, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein dienen, das ist ja unsere Basis im Islam, das ist genau das Gegenteil, genau in die andere Richtung. Also du gehst genau, der Islam geht da lang und du gehst genau rückwärts. Ja? Und Tauhid, was ist halt die Sache? Dass man Allah subhanahu wa ta'ala eins macht in seiner Anbetung, in den Namen und Eigenschaften, die er hat, in seiner Herrschaft. Und wenn wir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam göttliche Eigenschaften zuschreiben, dass er uns zum Beispiel hören kann, und viele missverstehen das, wenn wir sagen, das darfst nicht sagen, ja, Shafat Rasulullah. Die sagen, guck mal, ihr glaubt nicht an diese Shafat-Sache, am Tag des Christus, dass diese Shafat stattfinden wird. Doch, wir glauben daran, aber wenn du das bitten willst, dann bitte Allah, dass du in dieser Fürsprache sein wirst. Und bitte nicht den Propheten, bitte Allah. Weil nicht nur, es ist verboten, es ist sogar eine Sache, die dich raus vom Islam, die dich vom Islam rausschmeißt. So handelst du nicht nur gegen das, was die Propheten gemacht haben, du handelst gegen alle rechtschaffenen Menschen, die den Propheten in bester Art und Weise gefolgt sind. Von allen Anhängern, nicht nur von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sondern von allen Anhängern handelst du genau entgegengesetzt. Du handelst genau gegen wie die Leute, gegen welche diese anderen, die andere Gruppe, wir und die Anhänger der Propheten immer gekämpft haben. Du handelst genau wie die Feinde Allahs. Und das ist auch natürlich genau das Gegenteil von der Shahada. Denn sie haben diesen ersten Teil, vom ersten Teil, weil die Shahada ist ja in zwei Teilen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, das sind zwei Teile. Und nochmal dieses La ilaha illallah ist auch in zwei Teile. Und der erste Teil, La ilaha, das haben sie nicht verstanden. Dass das bedeutet, es gibt keinen Ilah, ein Ilah, der mit Recht angebetet werden darf. Es gibt keinen außer Allah. Und wenn wir sagen, Shafat, Ya Rasulallah, oder Ya Rasulallah, Shafat, gib mir Shafat, dann ist das Shirkul Akbar. Und es sind Muslime heutzutage, die sowas sehr verbreitet machen. Und die wissen gar nicht, teilweise wissen sie gar nicht, was sie da sagen. Und wenn sie es wissen, dann ist es genau, dann Allahu Alam, ist es bei Allah, ob man die Muslime nennen kann. Aber wir machen auf keinen Takfir. Diese Sache ist Aufgabe der Gelehrte. Aber ihr könnt die Fatwa dazu lesen. Viele von, was ich gelesen habe, vom Fatwa-Kommission, die sagen, es gibt keinen Entschuldigungsgrund im Shirkul Akbar. Im Shirk oder was Tauhid angeht, was diese Usul-Sachen angeht, gibt es keinen Entschuldigungsgrund. Egal, ob es Unwissenheit ist, ja, Jahl, oder dass man jemanden blind folgt, oder dass man es falsch interpretiert. Das sind die allgemeinen Fatwa. Speziell ist wieder eine andere Sache. Und diese Sache ist natürlich nicht zu akzeptieren. Und in Wirklichkeit ist das Beigesellen von Partnern mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und die übertriebene Lobpreisung von Jesus hat viele Menschen fehlgeleitet, dass sie ihn als einen Gott neben Allah machten und machen. Wir sagen zu den Christen auf wissenschaftlicher Basis, ja, wir gehen nicht zu ihnen hin und sagen, ja, ihr seid voll Idioten. Oder ihr habt keine Ahnung, oder guck mal, wie ihr aussieht, ihr habt keinen Bart oder so. Nein, wir gehen zu ihnen hin. Und auf wissenschaftlicher Basis sagen wir zu ihnen, kommt, lasst uns zusammensitzen und zeigt uns, alaikum salam, und zeigt uns eine Stelle in der Bibel, nicht zwei, drei, vier, fünf, eine einzige Stelle in der Bibel, wo Jesus sagte, ich bin Gott, ihr müsst mich anbeten, und ich werde entscheiden, wer ins Paradies und in die Hölle kommt. Eine Stelle. Sie denken, sie sind Gläubige, die Christen, aber in Wahrheit sind sie Kuffar. Denn das ist Unglaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Beweis ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und viele Stellen im Koran, bei einer ist zum Beispiel in Surah 5, Vers 17, ungläubig sind ja diejenigen, die sagen, Allah ist ja El-Masih, der Sohn Maryams. Sag, wer vermag denn gegen Allah etwas auszurichten, wenn er Al-Masih, den Sohn Maryams, seine Mutter und all diejenigen, die auf der Erde sind, vernichten will? Wer kann gegen Allah was machen? Niemand. Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist. Er erschafft, was er will, und Allah hat zu allem die Macht. Und an einer anderen Stelle sagt er, auch in Surah 5, Vers 72 und 73, für wahr, das heißt wirklich, es ist so, für wahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss, Allah ist Al-Masih, der Sohn Maryams. Weil sie sagen, Al-Masih, Jesus, ist Gott. Und Allah sagt, die das sagen, sind ungläubig. Ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss, Allah ist Al-Masih, der Sohn Maryams. Wodurch Al-Masih, Jesus, selbst gesagt hat, O Kinder Israels, dient Allah meinem Herrn und eurem Herrn. Wer Allah etwas beigesellt, dem verbietet für wahr Allah das Paradies. Das heißt, das Paradies wird für ihn haram gemacht. Und dessen Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein. Die Ungerechten werden keine Hilfe haben. Fürwahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss, Allah ist einer von dreien. Trinitätslehre, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Dazu kommen wir auch noch gleich. Es gibt aber keinen Gott außer dem einen einzigen. Wenn sie mit dem, was sie sagen, nicht aufhören, so wird denjenigen von ihnen, die ungläubig sind, ganz gewiss schmerzhafte Strafe widerfahren. 72, 73, Surah Ma'idah, Surah 5. Trinität, eine Sache, die von vielen Christen heutzutage missverstanden wird, oder beziehungsweise nicht nur missverstanden, die von den Christen, ich muss mich korrigieren, nicht missverstanden, die von den Christen nicht verstanden wird. Das heißt, wie wird man Muslim, wenn man jetzt nicht geboren ist als Muslim und die Eltern Muslime sind, wie tritt man in den Islam ein? Man spricht die Shahada, ja, mit was? Mit, dass man das verstanden hat. Vorher erklärt dir einer die Sachen vom Islam und sagt, in der Shahada bedeutet das, das, das. Hast du das verstanden? Akzeptierst du das? Ja. Okay. Das Glaubensbekenntnis im Christentum versteht noch nicht einmal der Papst und kann es auch nicht erklären. Und die Leute treten zum Christentum ein. Was ist die Trinitätslehre? Was ist die Dreifaltigkeit? Trinitätslehre, Dreifaltigkeit, könnt ihr euch merken. Ganz einfach. Der Sohn, der Vater und der Heilige Geist. Der Sohn, der Vater und der Heilige Geist. Drei. Der Vater, ja, auf Lateinisch gibt es dazu, auf irgendeiner, ich glaube in Wikipedia sogar, wird das da so erklärt mit Pfeilen und so. Von jedem geht ein Pfeil zum anderen. Also von beiden Seiten. Vom Heiligen Geist zum Vater, ein Pfeil und ein Pfeil nach dahin. Ne? Jeder zeigt zu jedem. Der Heilige Geist ist nicht der Vater und der Vater ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Und der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Vater. Und jeder von ihnen ist ein Gott. Der eine Gott. Es gibt nur einen Gott. Aber der ist nicht der ist nicht der. Also keiner ist keiner. Aber also drei sind ein Gott, aber es gibt nur einen Gott. Also ich kann es nicht erklären, weil es keiner erklären kann. Ja? Nur zur Veranschaulichung. Damit ihr wisst, eins, bei den Christen im Glauben, die Shahada, bei dem im Glauben ist, 1 plus 1 plus 1 gleich 1. Das ist ihre Shahada. Ja. Ich kann das ja mal so erklären, wie das mein Lehrer erklärt hat. Der hat mal gesagt, du hast einen Euro, da steht vorne die Zahl, hinten steht der Wappen sozusagen, und dieser Euro hat auch einen Wert. Das sind dann drei Teile in einem. Ja, das kennen wir auch. Oder mit dem Ei, die Schale, das Eiweiß und der Eidotter, drei Sachen, aber ein Ei. Aber das Ei ist ja, also Allah ist ja aus einem, ob man jetzt Material oder irgendwas, aus einem Saat. Man kann ja nicht sagen jetzt, das ist das und das ist das und das ist das. Allah ist eins. Und nicht eine Eischale und ein Eiweiß, und das ist auch ein blöder Vergleich. Und deswegen, es gibt sowas nicht. Du wirst keinem Menschen auf der Welt erklären können, wenn er ein bisschen zählen kann, dass 1 plus 1 plus 1 1 ist. Das geht nicht. Und das ist ihre Shahada. Und unsere Shahada, deswegen als ein Jude, ganz kurzer Exkurs, haben wir nicht viel Zeit, aber wir müssen sowieso ein bisschen überziehen. Ein Jude ist zum Islam übergetreten, könnt ihr bei YouTube gucken, Und die waren dann im Zweiten Weltkrieg, in diesem KZ und so, oder ich weiß nicht, ob die im KZ waren. Die waren auf jeden Fall, hat er mit Christen zu tun gehabt, schlaue Leute, Akademiker, er war auch ein Akademiker. Und die haben ihm gesagt, wo der halt viel Kontakt mit denen hatte, so man hat sich dann angefreundet, irgendwann hat man zu ihm gesagt, wäre es nicht der logische Schritt gewesen, dass du vom Judentum zum Christentum übertrittst? Weil erst kommt ja Isa und dann Mohammed, ne? Dass du erst Isa, also erst Christ wirst, dann Moslem. Oder überhaupt erstmal Christ bleibst, das ist ja deren Absicht. Dann hat er gesagt, ja, aber wir können ja darüber diskutieren. Und er hat gesagt, ich bin sofort bereit. Er hat zu dem Christen gesagt, ich bin sofort bereit, meinen Glauben zu lassen, wenn du mir eine Sache beantworten kannst. Eine einzige Sache. Ich bin sofort bereit, meinen Glauben zu verlassen. Ich bin kein Problem, ich folge der Wahrheit. Und der Christ war sehr erstaunt. Der war selber auch ein Hoher bei den Christen, nicht irgendwie irgendwas, irgendein Bischof oder sowas. Und der hat zu ihm gesagt, okay, was? Dann hat er zu ihm gesagt, erkläre mir die Trinitätslehre, diese Sache. Und der hat dann zu dem Juden, also der Muslim ist, der jetzt Muslim war, der hat dann zu ihm gesagt, du musst glauben, um zu verstehen. Ja, du musst erst den Glauben annehmen, dann wirst du das schon verstehen. Und der hat gesagt, siehst du, bei uns ist das so, wir verstehen erst, dann glauben wir. Das ist der Islam. Und der hat nichts mehr natürlich gesagt, weil, was soll er sagen? So, weiter in unserem Text, inshallah. Auch diese Lehre, die Trinitätslehre, ist auch wichtig zu wissen, wurde bei dem Konzil von Nikäa 325 nach Christus, nach Jesus, wurde das als Glaubensbekenntnis genommen. Vorher haben die nicht so geglaubt, die Menschen. 325 nach Christus, sagt man, nach Jesus, wurde diese Sache eingeführt bei den Christen. Das heißt, eine Bidda, und nicht nur eine Bidda, sondern bei denen im Fundament, im Usul. Und diese Sache wurde niemals selbst von Jesus gepredigt. Dass er gesagt hat, es gibt drei Götter oder solche Sachen. Oder der ist Gott, der ist Gott, der ist Gott und ich bin ein Gott. Wir werden gleich sehen, was er gesagt hat. Wie kann man dieser Sache als Christ folgen? Das verstehe ich nicht. Deswegen, jeder Christ, und wir fordern jeden Christen dazu auf, entweder uns diese Sache zu erklären, oder dass er von diesem Glauben zurücktritt und einfach Taube macht, und den Islam annimmt. Die Religion aller Propheten. Auch die Religion von Isa a.s. Und Allah ruft sie auch zu Tauba. Allah ruft die Christen auch zu Tauba und sagt, wenden sie sich denn nicht in Reue zu Allah und bitten ihn um Vergebung. Allah ist allvergehend und barmherzig. Das ist der Vers 74 nach dem von vorhin. Wahrlich ungläubig sind diejenigen, die das und das sagen. Jeder Prophet wurde von denen abgelehnt, denen er die Botschaft verkündete. Am Anfang wurde er von, und die Propheten sowieso vor Mohammed s.a.w. wurden immer von der Mehrheit abgelehnt. Unsere Umma ist die größte Umma, das wissen wir auch. Und unsere Umma wird, bi'idnillah, inshallah, 2/3 der Bewohner des Paradieses darstellen. 2/3. Und diese Sache, dass die Menschen die Propheten ablehnen, ist schon beschlossen, bevor Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt die Propheten entsandte. Und so wurde auch Jesus alaihi salam zu den Kindern Israels entsandt und hat sie gerufen. Hat sie gerufen mit Beweisen, mit Wundern, das werden wir gleich sehen. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihn verleugnet und sie haben dann Pläne geschmiedet, ihn zu töten. Schaut, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie die Kinder Israels waren. Allah sagt, und wir trafen doch schon mit den Kindern Israels ein Abkommen und sandten zu ihnen Gesandte. Weil alle Propheten vor Mohammed wurden zu Benu Israel gesandt. Jedes Mal, wenn ein Gesandter zu ihnen kam mit etwas, wozu sie selbst nicht neigten, also was ihnen nicht gepasst hat, bezichtigten sie einen Teil der Lüge und töteten einen anderen Teil. Das heißt, die haben die Propheten getötet, ungerechterweise getötet. Und wir wissen aus den Überlieferungen, dass sie an einem Tag, die Kinder Israels, weil die Propheten waren damals viele, ja, es war wie heute zum Beispiel Gelehrte, es gab einen Gesandten und die anderen Propheten haben gesagt, folgt ihm, er ist richtig und auch zum Islam aufgerufen. Und an einem Tag haben die Kinder Israels 70 Propheten gekreuzigt. Und in der Überlieferung, danach haben sie mit ihrer Arbeit und ihren Sachen weitergemacht, als ob nichts gewesen wäre. Verflucht sind sie dafür, dass sie ihr Abkommen brachen und Allahs Zeichen verleugneten. Und dass sie die Propheten zu Unrecht töteten. Und dass sie sagten, unsere Herzen sind verhüllt. Nein, vielmehr hat Allah sie für ihren Unglauben versiegelt. Das heißt, ihre Herzen sind versiegelt zu. Darum glauben sie nur wenig. Und dass sie ungläubig waren und gegen Maryam gewaltige Verleumdung aussprachen. Weil was haben sie gemacht? Sie haben zu Maryam gesagt, dass sie eine Hure ist. Zu der besten Frau. Und dafür, dass sie sagten, gewiss, wir haben El-Messih, Isa, den Sohn Maryams, den Gesandten Allahs, getötet. Aber sie haben ihn weder getötet, noch gekreuzigt. Das heißt, die Kreuzigung ist nicht zu akzeptieren. Sondern es erschien ihnen nur so. Und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein Wissen darüber, außer dass sie Mutmaßungen folgen und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Nein, vielmehr hat Allah ihn zu sich erhoben. Allah ist allmächtig und allweise. Und an einer anderen Stelle sagt Allah subhanahu wa ta'ala, verflucht wurden diejenigen von den Kindern Israels, die ungläubig waren. Durch den Mund Dawuds, wörtlich, durch die Zungen von Dawud und Isa, den Sohn, des Sohnes Maryams. Dies dafür, dass sie sich widersetzten und stets übertraten. Dawud a.s. und Isa a.s. haben die Kinder Israels verflucht. Und Isa a.s., haben wir gesagt, hat in der Wiege als Säugling zu den Kindern Israels gesprochen. Hat zu ihnen alles mögliche an Wundern gemacht. Und trotzdem, sie haben zu ihm gesagt, mach das für uns. Manche Sachen hat er von sich selbst gemacht, also mit Allahs Erlaubnis. Ich meine, ohne dass sie das sagten. Und alles haben sie abgelehnt. Jedes Mal, wenn er was gemacht hat, haben sie gesagt, das ist Zauberei, das ist Zauberei, das ist Zauberei. Allah sagt in Surah 5, Vers 110, wenn Allah sagt, O Isa, Maryams, Allah wird zu Isa a.s. sprechen, O Isa, Sohn Maryams, gedenke meiner Gunst, meiner Ni'ma an dir und an deiner Mutter. Als ich dich mit dem Heiligen Geist stärkte, damit ist nicht der Heilige Geist bei den Christen gemeint, sondern Jibril. Als ich dich mit dem Heiligen Geist stärkte, sodass du in der Wiege zu den Menschen sprachst, und im Mannesalter. Und als ich dich die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehrte. Und als du aus Lehm mit meiner Erlaubnis etwas schufst, was so aussah wie die Gestalt eines Vogels und ihr dann einhauchtest und sie da ein wirklicher Vogel wurde, mit meiner Erlaubnis. Und als du den Blindgeborenen und den Weißgefleckten mit meiner Erlaubnis heiltest und Tote mit meiner Erlaubnis aus den Gräbern herausließest, die haben das gesehen. Und als ich die Kinder Israels von dir zurückhielt, als du mit den klaren Beweisen zu ihnen kamst, worauf diejenigen von ihnen, die ungläubig waren, sagten, das ist nichts als deutliche Zauberei. Die haben gesagt, das ist einfach nur Tricks. Sonst gar nichts. Und das mit dem Heiligen Geist, dass das Jibril ist, das muss ich nochmal überprüfen. Aber halt das inshallah im Kopf. Was haben die Ungläubigen danach gemacht? Was haben die gemacht? Die haben gesagt, das ist Zauberei. Aber die haben gesehen, die anderen Leute fangen an, ihm zu glauben. Und dann haben sie gesagt, wir müssen Pläne gegen ihn machen, wir müssen ihn töten. Die Führer der Juden haben sich versammelt und haben Pläne gegen Isa a.s. geschmiedet. Und sie schmiedeten Ränke, und auch Allah schmiedete Ränke und Allah ist der beste Ränkeschmied. Als Allah sagte, O Isa, ich werde dich nunmehr abberufen, und dich zu mir emporheben und dich von denen, die ungläubig sind, reinigen und diejenigen, die dir folgen, bis zum Tag der Auferstehung über diejenigen stellen, die ungläubig sind. Hierauf wird eure Rückkehr zu mir sein und dann werde ich zwischen euch richten über das, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ganz klar, dass Isa alaihi wasallam zurückkehren wird. Und das ist eine bekannte Sache. Und wir haben die Hadithe erwähnt, dass er gesagt hat, er wird bei dem weißen Minarett von Damaskus herunterkommen, sich festhalten an den Schultern von zwei Engeln und dann wird er halt Dajjal töten, das Kreuz, alles, diese Sache kennen wir. Ja, an den Flügeln, genau. Barakallahu fik. Und ja, das haben wir erwähnt, diese Hadith haben wir erwähnt und dass er dann Dajjal letztendlich töten wird, das ist eine bekannte Sache. Und dass Isa a.s. am Tag des Gerichts gegen diese Leute Zeuge sein wird. Warum wird Isa a.s. mit dem Koran urteilen und nicht mit dem Injil, nicht mit der Bibel, mit dem Evangelium, was wahr ist, was ihm offenbart wurde? Warum wird er mit dem Koran urteilen? Denn, ganz einfach, die Religion bei Allah subhanahu wa ta'ala ist eine. Und die Religion aller Propheten, die Allah den Menschen, die Allah den Propheten offenbarte, ist eine. Und in jeder Schrift, in der Bibel, in der Tora, in den Suhuf, in den Blättern von Ibrahim, in allen Schriften, die Allah den Propheten, den Gesandten gegeben hat, gab es dieses Hauptgebot, dieses Kern der Religion, gab es bei jeder Religion. Und das ist, den Islam kann man auch so zusammenfassen, mit der Shahada. Das ist das, worum es im Islam geht. Und wir reden jetzt nicht über Fiqh und diese Sachen, über diese Detailsachen, sondern das ist das, womit alle Propheten gekommen sind. Das, und das sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt. Der da sagte dann, dient Allah und meidet die falschen Götter. Das hat jeder Gesandte gesagt. Und Allah sagt auch in Surah 3, Vers 19, gewiss, die Religion ist bei Allah der Islam. Das ist die Basis. Wenn du das nicht machst, das heißt Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein dienst und ihm Götter beigesetzt, dann hast du keinen Islam. Dann hast du keinen Islam. Und deine Taten werden nicht akzeptiert. Deine Taten werden bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht akzeptiert. Dein Gebet, dein Hajj, egal, dein Zekka, egal was du machst, wird nicht akzeptiert. Was ist der Beweis? Erstmal gibt es dazu viele Verse im Koran. Aber ein anderer Beweis, was die Brüder und ich uns gestern angehört haben. Was hat Ibn Umar, radiallahu anhu, ein Sahabi, ein Gelehrter von den Sahaba, was hat er über die Qadariya gesagt? Das sind diejenigen damals, die den Qadr von Allah subhanahu wa ta'ala ablehnten. Sie haben Hajj gemacht, sie haben gebetet, sie haben Zakat gegeben, sie haben alles gemacht. Aber den Qadr von Allah subhanahu wa ta'ala haben sie abgelehnt. Das ist eine Bidda in dem Ittiqad, das heißt in der Aqidah eine Bidda. Und eine Bidda, die eigentlich raus vom Glauben führt. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, wenn sie sogar einen Berg voll Gold wie Uhud als Zakat ausgeben würden, Allah würde es von ihnen nicht annehmen, bis sie wieder an Al-Qadr glauben. Und das ist Bid'ah. Was ist mit demjenigen, der Schirk macht? Was ist mit demjenigen, der Schirkul Akbar macht? Der jeden Tag den Propheten bittet oder alles möglich macht. Was ist mit dem? Das ist noch schlimmer als diese Sache. Al-Qadr nicht zu glauben, ist vielleicht bei ihm wegen falsches Verständnis. Aber der Schirkul Akbar macht, was ist mit dem? Jesus a.s. hat niemals zu etwas aufgerufen, was im Widerspruch mit dem Islam ist. Niemals. Wie die Dreifaltigkeit oder solche Sachen. Zu dieser Sache hat er niemals aufgerufen. Und Jesus a.s. hat den Menschen gesagt, dass nach ihm ein Prophet kommen wird. Und das steht in der Bibel und im Koran. Das steht in der Bibel und im Koran. Auf Deutsch, auf Arabisch wechseln, das ist kein Problem. Ja, das ist kein Problem. Und wie das im Koran steht, in Vers 61, in Kapitel 61, Surah 61, Vers 6, und als Isa, der Sohn Mariams, sagte, O Kinder Israels, gewiss, ich bin Allahs Gesandter an euch. Das bestätigend, was von der Tora vor mir offenbart war, und einen Gesandten verkündend, der nach mir kommen wird, sein Name ist Ahmed. Als er nun mit den klaren Beweisen zu ihnen kam, sagten sie, das ist deutlich Zauberei. Ahmed bedeutet sprachlich, einer, der Allah mehr als die anderen lobt. Also einer, der Allah mehr als die anderen lobt. Und es bedeutet auch, der, der gelobt wird. Oder der Gesalbte. Oder der Gepriesene. Und das wird auch in der Bibel erwähnt, wie wir gleich sehen werden. Aber ein Hadith, überliefert bei Bukhari und Muslim, dass Jubair, Ibn Mutim radiallahu anhu berichtet, dass er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam nannte uns seinen Namen und sagte, ich bin Muhammad und ich bin Ahmed. Und ich bin Al-Mahi, mit dem Allah das Leugnen des Islams auslöscht. Das heißt, mit dem Allah den Kufr auslöschen wird. Und ich bin Al-Hashir, da die Menschen zu meinen Füßen versammelt werden. Und damit ist auch gemeint, denn ich bin der Erste, der auferweckt wird. Und ich bin Al-Aqib, nachdem es keinen Propheten mehr geben wird. Das ist überliefert bei Bukhari und Muslim. Was wollen wir jetzt? Weil wir müssen nicht mehr über Isa a.s. viele Sachen sagen, weil wir die Sachen schon gehört haben bei den Vorträgen von Dajjal. Was wir wollen ist, dass wir uns mit den Christen zu einem gemeinsamen Wort kommen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran sagt. Sag, o Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort. Dass wir niemanden dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen. Und sie und sich nicht die einen von uns, die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Das heißt, dass die einen von uns, das sind ja die Christen, sich Herren außer Allah nehmen. Jesus zum Beispiel, Isa a.s. Doch wenn sie sich abkehren, dann sagt, bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Jetzt zu diesen paar Behauptungen, die die Christen im Allgemeinen immer aufstellen. Die erste Sache, dass sie sagen, Jesus ist Gott. Isa a.s. ist Gott. Subhanallah. Wenn Jesus Gott ist, wenn er Gott ist, nach Bibel, wir gehen nur nach Bibel, weil wenn wir mit ihnen diskutieren, sagen wir, okay, ihr nehmt nicht vom Koran, dann gucken wir in der Bibel. Was steht in der Bibel? In Johannes 5, Kapitel 5, Vers 30, was sagt Jesus? Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Geht das noch klarer oder was braucht man hier noch? Er sagt ganz klar, ich kann nichts von mir aus tun. Was ist das für ein Gott, der sagt, ich kann nichts von mir aus tun? Was ist das für ein Ilah? Was ist das für ein Gott? Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richtig, von dem, der mich gesandt hat. Dann, wenn er Gott wäre, dann hätte er gesagt, ich habe mich selber entsandt und ich mache, was ich will und ihr müsst mich anbeten. Weiter, wenn das nicht reicht, aber normalerweise, das ist schon, was kann man da noch sagen? Gar nichts. Johannes 8, Vers 40, nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, er sagt, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Ja, nee, also es gibt nichts mehr zu diskutieren eigentlich. Aber wir müssen diese Sachen eingehen, damit wir einfach Beweise bringen. Wir wollen Antworten. Wenn er Gott ist, dann sagt uns, warum hat er diese Sachen gesagt? Oder wen hat er angebetet? In Matthäus 14, Vers 23. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Warum? Er ist doch ein Gott. Warum soll er beten? Wen soll er anbeten? Er muss doch angebetet werden. Warum soll er beten? Nach dieser Logik von denen. In Matthäus Kapitel 15, Vers 22 bis 28. Jetzt schaut euch das an. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Das heißt, sie ist gekommen und hat gesagt, erbarme dich meiner, meine Tochter wird von einem üblen Geist geplagt. Hilf mir so. Und er antwortete ihr kein Wort. Jesus sagte gar nichts zu ihr. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Er sagt, ich bin nur für die. Mit den anderen Leuten habe ich nichts zu tun. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder. Das heißt, sie hat ihn richtig angebettelt. Fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Das heißt, er hat sie diskriminiert. Das heißt, er hat seinen Stamm hochgemacht und hat gesagt, das ist nicht recht, wenn ich von denen was wegnehme und euch Hunde vor die Füße werfe. Und dann, sie sprach, ja Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Ne? Wenn was vom Tisch herunterfällt, dann können die Hunde das ja essen, sagt sie. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. So, jetzt ein Gott, der eine Diskussion verliert mit irgendeiner dahergelaufenen Frau, die daherkommt und dann ein, zwei Wörter mit ihm wechselt und ihn in einer Diskussion überwältigt. Und dass er dann am Ende sagt, okay, du hast recht gehabt, hier, deine Sache, was du wolltest. Die zweite Sache, ich glaube, es gibt noch etliche, aber das wird nur 5, 6, 7 Vorträge, nur das sein, nur Beweise gegen die. Aber das muss schon, die ersten zwei muss schon, oder ersten drei muss rein, wen hat er angebetet? Dass er sagt, Gott hat mich gesandt und dass er auch gesagt hat, ich kann von mir aus nichts tun, ich höre und dann mache ich das. Das ist schon fertig. Die zweite Sache, sie sagen, Jesus, der Sohn Gottes. Und die sagen auch, Kinder Gottes, wir sind Kinder Gottes, okay? Markus 2, Vers 10. Jesus sagt, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat. Sagt Menschensohn. Ja, ein Sohn von einem Menschen. Menschensohn. Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu den Gelähmten und so weiter und so fort. Menschensohn, sagt er hier. Und weiter heißt es in Matthäus 5, Vers 45, weil es wird halt gesagt, er ist der Sohn Gottes. Nur er. In Matthäus 5, Vers 45 heißt es, damit ihr Kinder seid, eures Vaters im Himmel. Damit ihr Kinder seid. Diese Sache ist sprachlich gemeint hier. Natürlich sagen wir nicht, man kann das benutzen. Man kann jetzt rausgehen und sagen, wir sind Muslime, wir können uns auch Kinder Gottes nennen. Nein. Hasha wa lillah. Subhanallah, wir sagen dazu nein. Aber was aus der Bibel hervorgeht, weil das an so vielen Stellen erwähnt wird, auch bei anderen Personen, sagen wir, das ist sprachlich gemeint. Das ist nicht gemeint, dass er echt der gezeugte Sohn von ihm ist. Und er selber sagt ja auch, ein Menschensohn. Er selber sagt das ja auch. Und in einer anderen Stelle sagt Jesus, Matthäus 5, Vers 9, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ja, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Damit ist gemeint, diejenigen, die diese Sachen erfüllen, die Gebote, die er gebracht hat, werden dann diesen Titel bekommen, Gottes Kinder, weil sie so gut sind. Sprachlich ist das gemeint. Wir sagen natürlich nicht, dass das richtig ist, dass man diesen Titel gibt. Wir schreiben das auch nicht Jesus zu. Was wir nur sagen wollen ist, es ist nicht explizit ausgedrückt in der Bibel, dass Jesus der einzig alleinige Sohn von Gott ist. Weiter, Jesus ist ein Prophet Gottes und Diener Gottes. Und das geht aus der Bibel an, ich will nicht sagen Tausenden, aber sprachlich sagt man halt Tausenden Stellen hervor. Nur um ein paar zu nennen. In Matthäus Kapitel 19, Vers 16 bis 17 wird gesagt, und siehe, einer trat zu ihm, zu Jesus, und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Und was er meinte ist, gut ist nur einer, damit meinte er Gott. Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 8, genau das, was die Christen jetzt machen, sagt er, macht das nicht. Er sagt, aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen. Und im Deutschen findet ihr, dass da steht Rabbi nennen. Das heißt, ihr sollt euch nicht gegenseitig die Namen Götter geben. Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen. Denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle, was? Brüder. Und was machen die? Die sagen, nein, der, da gibt es einen, der ist ein Gott und das ist der, Jesus. Weiter sagt Isa a.s., also Jesus nach Bibel jetzt, in Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt, es wird gesagt, der eine Gott ist ein einziger und wen hat er gesandt? Jesus Christus. Andere Stelle, Markus 12, Vers 32. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Er ist nur einer und es ist kein anderer außer ihm. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Kein anderer außer ihm. Was machen die? Genau, Kontra. Dann noch, sagen wir noch, nicht, wir gehen nicht nur so weit und sagen, erstens die Behauptung, dass Jesus ein Gott ist, ist in der Bibel selbst widerlegt. Dann sagen wir, dass Jesus Gottes Sohn ist, ist auch in der Bibel widerlegt. Wir sagen sogar, dass in der Bibel angekündigt wird, dass ein Prophet nach ihm kommen wird. Dass in der Bibel das steht. Das heißt, die Ankündigung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Bibel. Es wird gesagt in Johannes 14, Vers 15 bis 16. Liebt ihr mich, sagte Jesus jetzt zu den Leuten, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, sprachlich, also ich will Allah bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Andere Stelle, Johannes 15, 26 und 27. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Johannes 16, 12 bis 15, zu diesem Wort Tröster kommen wir gleich. Er sagt, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern, was? Sondern, was er hören wird, das wird er reden. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? Er redet nicht von sich selbst, sondern das, was er sagt, ist Offenbarung. Das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, es wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Tröster im griechischen Text, im Deutschen wird es mit Tröster oder Heiliger Geist übersetzt. Aber im Griechischen heißt es Paraklet oder Paraklit. Ja, dazu lese ich euch kurz was vor. Paraklet, was in der deutschen Fassung als Tröster und als Heiliger Geist wiedergegeben wird, hat der Schreiber damals etwas anderes unter diesen Namen verstanden. Oder vertauschte er ganz einfach die beiden ähnlich klingenden Namen Paraklet und Paraklit. Zwei ähnlich klingende Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Paraklet bedeutet so viel wie Helfer, Fürsprecher. Während Paraklit bedeutet der Gelobte, der Gepriesene. Was sich in dem arabischen Wort Ahmed bzw. Mohammed widerspiegelt. Ahmed wie? Mohammed heißen ja der Gepriesene. Das heißt, in dem Original, also Original ist ja Hebräisch, aber in dem Griechischen steht sogar, ist das näher, steht der Gepriesene, Ahmed. Was auch Isa a.s. in dem Koran sagte. Deswegen sagen wir zu den Christen, dass sie sich mit uns hinsetzen sollen, egal wer von denen, da muss man kein Gelehrter für sein, wenn man jetzt diese Sachen liest. Da muss man nicht irgendwie großes Wissen haben, weil ihr Glaube ist gebaut auf gar nichts. Es hat keinen Hand und Fuß, nichts. Diese Sache, dreifaltig, wenn wir nur, man soll mit denen nicht über das, zum Beispiel, die fangen an mit Kopftuch, bei euch Kopftuch, bei denen steht das auch hin. Darüber müssen wir aber, wir wollen nur über Basis reden, über Fundament. Komm, sag deine Shahada, erklär mir das. Und komm mir nicht mit Eiern, Euros oder irgendwelchen Sachen. Erklär mir die Shahada von euch. Wenn du das nicht kannst, Khalas, hat sich erledigt. Und wenn die dann sagen, Jesus Gottes, und dann sagst du diese Sachen. Und das nächste Mal werden wir inshallah weitermachen. Kommen wir dann zu den 10 großen Zeichen und danach gehen wir über in die Welt Akhira. Also nicht, wir gehen inshallah darüber, sondern wir reden darüber. Okay, das war es, glaube ich, weil wir müssen uns fortbeten. Subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.